So scheint die Astrologie, an die je nach Umfrage zwischen 20 und 50% der Menschen in westlichen Gesellschaften glauben, als schillerndes zeitgenössisches Beispiel einer Narrativierung des Selbst gegen jede Rationalität. Die Sehnsucht danach, andere Menschen und sich selbst in Kategorien zu stecken, gute und schlechte Kombinationen zu entdecken oder zu vermeiden, das ganze Leben in eine kohärente Erzählung mit klaren Kausalitäten zu fassen, scheint stärker als jede Vernunft. Dabei nutzen viele Menschen Horoskope und dergleichen auf virtuose Weise situativ ironisch. Passt alles nicht so richtig zusammen, wird die Astrologie schulterzuckend als Hokuspokus kassiert. Trifft etwas zu, wird mit erhobenen Augenbrauen geglaubt, dass da eben etwas dran sei. Als Lektüre ist sie ein einziger großer Confirmation Bias. Was zutrifft, trifft zu, was nicht, wird überlesen. Kaum jemand besteht jedenfalls darauf, das gesamte System der Sternendeutung zu verteidigen, aber irgendetwas wird schon dran sein. Die Wahrheit ist natürlich, es ist nichts dran. Der Stand der Sterne bei der Geburt oder irgendwann im späteren Leben ist ein dramaturgisch guter Auslöser für eine Geschichte, aber ansonsten leider irrelevant. Anders als der Mond, dessen offensichtliche Anziehungskräfte oft als Kronzeugen herhalten müssen, sind die betreffenden Himmelskörper so weit entfernt, dass sie keinerlei wie auch immer gearteten Einfluss auf die Erde haben, schon gar nicht indirekt. Der Körper einer Hebamme hingegen übt deutlich stärkere Kräfte bei der Geburt aus, was jedoch selten für Narrative genutzt wird. Zudem sind die verschiedenen Deutungsschemata und Kategorisierungen der Astrologie allesamt menschengemacht und damit willkürlich. Irgendwann in der Antike oder im Mittelalter, je nach System, erfanden Hofastrologen zur Unterhaltung und Beratung der Könige bestimmte Sternbilder und Konstellationen. Dabei nutzten sie interessanterweise unter anderem das Personal der griechischen und römischen Mythologie. So steht der Planet Mars, wie der gleichnamige Kriegsgott, für Kampfeslust und Feuer. Er macht die im Tierkreiszeichen des Widders Geborenen zu streitlustigen und willensstarken Zeitgenossinnen. Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Glauben wir immer noch daran?